Warum versuchen sie uns, die Teufel? Die Teufel versuchen uns aus Neid gegen uns, der sie unsere ewige Verdammnis wünschen lässt, Teilnahme an ihrem Unglück, dass uns genauso schlecht geht wie ihnen in der Ewigkeit. Genauso wie Gott und will, dass uns gut geht, wie das hat uns geschaffen. Dass wir an seiner Ehre, seiner Glorie, an seiner Glückseligkeit teilnehmen. Und aus Hass gegen Gott, dessen Ebenbild in uns glänzt, dürfen wir auch nicht versuchen, bis hin zu vernachlässigen, bis hin zu den vielen Ritualmorden, über 300, die in Europa bezeugt sind, durch die Jahrhunderte, meistens von Talmud-Juden begangen. Das Hass gegen das Ebenbild Gottes in den Seelen. Ja, dieser Hass, einmal wenn man losgetreten hat, losgelassen hat, kennt keine Grenzen. Sie haben sich aufgelehnt, Psalm 2, das er so schön sagt, warum beben die Heiden, quare fremuran gentes, warum haben die Heiden, die Völker Böses gesonnen, ja, sich gegen Gott, gegen seinen Gesalbten verschworen und so weiter. Können auch die bösen Geister durchaus dazu. Gottes Ebenbild glänzt in uns, im Gnadenstand sind, und das können die Teufel nicht so stehen lassen, wollen sie ändern, wenn es irgendwie geht. Also versuchen sie uns zur Sünde. Gott aber lässt die Versuchungen zu, wie es weiter in der Antwort hier heißt, damit wir uns dadurch, dass wir sie mit seiner Gnade überwinden, in den Tugenden üben und uns Verdienste für das Paradies erwerben. Gott lässt die Versuchungen zu, lässt sie über uns kommen, damit wir uns, damit wir gestärkt werden. Ohne Kampf gibt es keinen Sieg. Das geistliche Leben, der Weg zum Himmel, ist eben ein geistlicher Kampf, damit wir die Versuchung durch die Gnade, die Gott uns und der Gott es uns nicht fehlen lässt, überwinden, damit wir die Tugenden üben und dabei gleichzeitig viele Verdienste fürs Paradies erwerben.